Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Michaela Wetter, Philipp, Moritz und Friederike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ohrensausen. Wer kauft und verschenkt eigentlich Kinderbücher? Richtig, es sind die Erwachsenen, die Kinder zum Lesen ermutigen und verführen wollen. Denn durch Lesen erschließt sich die Welt. Doch welches Buch ist das Richtige für ein Kind? Roman, Erzählung, Sage oder Sachbuch? Die Palette ist ziemlich bunt. Heute kommen bei uns die Kinder selbst zu Wort. Schließlich ist am 2. April der Internationale Kinderbuchtag. Er wird seit 1967 vom IBI, International Board on Books for Young People, ausgerichtet mit dem Ziel, ein weltweites Netzwerk zum Thema Kinderliteratur und Leseförderung zu schaffen. Zwei Jungen und ein Mädchen haben sich je ein Sachbuch vorgeknöpft und festgestellt, dass Sachbücher erstaunlich unterhaltsam sein können. Sie lesen hier eine Passage daraus vor. Ich heiße Philipp und bin 13 Jahre alt. Eigentlich lese ich am liebsten Fantasy-Romane, manchmal aber auch Comics und Skate-Magazine. Heute möchte ich aber ein ganz anderes Buch vorstellen. Es ist von Bertelsmann Junior und heißt Vorsicht, Geheimwissen. 111 Dinge, die du getan haben solltest, bevor du 13 bist. Und da ich immerhin schon seit 3 Monaten 13 bin, wollte ich doch mal herausfinden, was ich davon schon gemacht habe und was nicht. Eine spannende Sache lese ich hier vor. Wie komme ich im Chat klar? Chatten ist cool. Du kannst dich mit Leuten unterhalten, die ganz weit weg sind. Vielleicht sogar am anderen Ende der Welt leben. Doch leider gibt es auch Chatter, die dich nerven oder belästigen. Gehe immer auf Nummer sicher. Wer will mit mir quatschen? Chatten ist das englische Wort für quatschen. Chats sind Treffpunkte im Internet, um sich zu unterhalten. Du meldest dich im Chat an und gibst dir einen Fantasy-Namen, einen sogenannten Nickname. Jetzt kannst du mit Freunden Neuigkeiten austauschen oder mit wildfremden Leuten plaudern. Das, was du sagen willst, tippst du über die Computertastatur ein. Häufig werden Chats zum Flirten benutzt. Der riesengroße Vorteil, niemand sieht, ob du gerade einen dicken Pickel auf der Nase hast oder eine Zahnspange trägst. Du selbst weißt allerdings auch nicht, wer sich hinter den Namen im Chat verbirgt. Das kann aufregend und spannend sein, aber auch sehr gefährlich. Viele nutzen Chats, um sich eine andere, virtuelle Identität zuzulegen. Sichere Chats. Es gibt moderierte, betreute und offene Chats. In moderierten Chats werden Beiträge erst veröffentlicht, nachdem sie von einem Moderator gelesen worden sind. Dieser passt auf, dass niemand andere beschimpft, bedroht oder belästigt. Auch in betreuten Chats können nervige Leute rausgekickt werden. Dies geschieht aber erst nachträglich, nachdem der Quatsch bereits von allen gelesen worden ist. In offenen Chats gibt es niemanden, der Beiträge löscht. Alles ist erlaubt. Betreute und offene Chats nerven meist. Die wichtigsten Regeln beim Chatten. Regel Nummer 1. Chatte am Anfang nicht allein. Frag deine Eltern oder ältere Geschwister, ob sie dir helfen. Regel Nummer 2. Suche dir spezielle Chats für Kinder und Jugendliche aus, moderierte Chats. Regel Nummer 3. Überlege dir einen guten Spitznamen und gib nie deinen wahren Namen, deine Adresse, deine Telefonnummer oder andere persönliche Daten preis. Verschicke keine Bilder von dir. Du weißt im Chat nie, wer der andere wirklich ist. Regel Nummer 4. Verabrede dich niemals alleine mit Leuten aus dem Internet. Wenn dich mit einem fremden Menschen treffen möchtest, nimm immer einen Erwachsenen mit. Regel Nummer 5. Antworte nicht auf Dinge, die dir komisch vorkommen. Wenn dich jemand bedroht oder belästigt, sollst du nicht darauf reagieren und auf jeden Fall deine Eltern informieren. Regel Nummer 6. Verhalte dich selbst fair im Internet. Sei freundlich, aber bleibe auch immer kritisch und vorsichtig. Ich heiße Moritz und bin 10 Jahre alt. Ganz oft frage ich Mama oder Papa etwas, das sie mir aber nicht beantworten können. Dann sagen sie mir immer, das muss ich auch erst mal nachschlagen. Das finde ich natürlich blöd. Und mittlerweile gehe ich auch manchmal ins Internet, um etwas herauszufinden. Jetzt habe ich ein Buch entdeckt, das mich erst so richtig auf die Idee gebracht hat, noch viel mehr Fragen zu stellen. Auf diese Fragen kommt man echt nicht unbedingt. Das Buch heißt Der Kinder Brockhaus haben Kraken einen Lieblingsarm. 300 Fragen stehen hier drin, jeweils mit einer kurzen Antwort. Ich lese jetzt zwei Fragen und Antworten vor. Warum werden die Finger beim Baden so schrumpelig? Die Haut an deinen Fingern und Füßen unterscheidet sich vom Rest der Haut. Sie ist hier viel dicker. Das ist auch gut so, denn diese Stellen sind großen Belastungen ausgesetzt. Wir greifen und fühlen mit den Fingern, laufen und stehen auf den Füßen. Wenn du nun lange Zeit im Wasser planschst, saugt diese dicke Haut viel Wasser auf. Dadurch wird sie dicker und auch heller. Die Haut quillt gewissermaßen auf und wirft dabei Wellen oder Runzeln. Doch keine Sorge, sie bilden sich schnell wieder zurück. Quaken alle Frösche gleich? Nein, jede Art hat ihren eigenen Gesang. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass auch in einem Gewässer, in dem mehrere Arten gemeinsam musizieren, zur Paarungszeit die richtigen Partner zusammenfinden. Im Übrigen sind es die Männchen, die bei den Fröschen den Ton angeben. Die Weibchen bleiben weitgehend stumm. Die Tonhöhe ist jeweils von der Körpergröße des Tieres abhängig. Auf diese Weise kann sich das Weibchen durch genaues Zuhören ein Bild von dem Männchen machen. Und ein Rivale kann so die Stärke des Konkurrenten abschätzen. Ich heiße Friederike und bin 9 Jahre alt. Ich lese viel und richtig gern. Meistens sind das so typische Mädchenbücher. Wenn ich dann ein Buch durchhabe, mag ich nicht gleich wieder mit einem neuen Geschichte anfangen. Dann blätter ich zum Beispiel in einem Tierlexikon. Es heißt Bertelsmann Kindertierlexikon. Ich lese jetzt mal vor, was ich da vor kurzem herausgefunden habe. Meerschweinchen, Südamerika, bis 30 cm. Viele Kinder halten sich Meerschweinchen als Spielgefährten. Die lebhaften Tiere stammen ursprünglich von wilden Meerschweinchen ab, die im Hochland von Südamerika vorkommen. Schon die Inka, ein großes Indianervolk in Peru, haben Meerschweinchen als Haustiere gehalten. Sie aßen die Tiere, wie wir heute Hauskaninchen essen. Als wilde Tiere leben die Meerschweinchen in Erdbauen. Manchmal liegen mehrere Baue nebeneinander. Die Tiere kriechen nur nachts und frühmorgens aus ihrem Bau, um Gras und Blätter zu fressen. Die Weibchen bekommen mehrmals im Jahr bis zu 5 Jungen. Die Jungen sind bei der Geburt schon voll entwickelt und suchen bereits nach 2 Wochen feste Nahrung. Ihren Namen haben die Meerschweinchen übrigens daher, dass sie wie Ferkel quieken. Sie wurden nach der Entdeckung Amerikas über das Meer nach Europa gebracht. Bei guter Haltung zu Hause können Meerschweinchen bis zu 6 Jahre alt werden. Sie brauchen nur etwas Stroh und ein Schlafhäuschen. Meerschweinchen fressen Heu, Salat und Körner und trinken täglich frisches Wasser. Schlangen. Es gibt etwa 2800 Schlangenarten. Sie sind Schuppenkriechtiere von 10 cm bis zu 10 Metern Länge. Schlangen haben keine Beine und bewegen sich schlängelnd vorwärts. Mit ihrer gespaltenen Zunge nehmen sie Gerüche wahr. Die meisten Menschen haben Angst vor Schlangen. Doch nur etwa 900 Arten sind giftig. Und nur wenige dieser giftigen Reptilien werden uns wirklich gefährlich. Anaconda, Südamerika. Bis 10 Meter ist die Anaconda die größte Schlange der Welt. Sie klettert auf Bäume, liebt aber mehr das Wasser. Dort lauert sie Tiere auf, die zur Tränke kommen. Sie umschlingt ihre Opfer und erstickt oder ertrinkt sie. Große Weibchen bringen 30 bis 80 lebende Jungen zur Welt. Diese sind bei der Geburt schon etwa 70 cm lang. Die Anaconda bewohnt den Regenwald am Amazonas und schwimmt sehr gut. Sie jagt aber auch auf Bäume. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.